Pfingsturlaub 2017, Audioansichtskarte Nummer 20. Hallo Thomas, ich grüße dich aus Spanien. Zuerst das Bild, das sich mir bietet. Ich bin kurz vorm Strand, sehe eine ganze Menge Wohnwegen und Wohnmobile, die dort auf den wunderschön gestalteten Stellplätzen stehen. Und ich kann das Meer noch nicht sehen, aber ich kann das Meer schon hören. Es sind noch knappe 50 Meter, würde ich sagen, bewege mich langsam darauf zu. Ja, dann gibt es dieses Jahr auch ein Audio-Souvenir. Suche immer irgendwas Passendes hier aus Spanien, was zu eurem Podcast passt. Und zum Gabelbissen-Podcast passt natürlich spanisches Essen. Vor wenigen Tagen, am Pfingstmontag, waren wir in Barcelona und hatten Gott sei Dank vorher im Internet geguckt, wo kann man lecker, gut und vielleicht nicht überteuert Paella essen. Die Paella, das spanische Nationalgericht, was wir auch sehr gerne essen, auch öfters immer wieder selber machen. Aber hier wollten wir uns doch mal verwöhnen lassen. Und ich muss sagen, es hat geklappt. Wir waren in einem Hafengebiet, in einem Wohngebiet hinterm Hafen. Vorne an der Strandpromenade Touristen ohne Ende und Restaurants ohne Ende, alle mit diesen Bilderessen, nennen wir das immer vorne dran. Und sowas meiden wir in Italien und in Spanien oder egal wo wir sind. Bilderessen brauchen wir nicht, schmeckt meistens nicht. Nein, wir sind dem Tipp des Internets gefolgt, haben uns in dieses Wohngebiet geschlagen, hatten sogar die GPS-Koordinaten dieses Restaurants uns eingegeben, sogar online einen Platz reserviert, mittags 13 Uhr. Und wir kamen da an und wurden freundlich empfangen, haben ein sehr knuddeliges, spanisches, kleines Restaurant vorgenommen. Nicht so super edel, aber einfach schön gestaltet. Und wir waren zu viert. Dreimal wurde Paella bestellt. Ich selber habe Mini-Tintenfische bestellt in Zwiebelsud. Und als die Paella fertig war, hat auch richtig schön lang gedauert. Gutes Zeichen, dass die nicht einfach nur aus einem großen Topf rausgeschaufelt wird, sondern dass sie wirklich frisch hergerichtet wird. Und so war es denn auch. In einer großen, schwarzen, gusseisernen Pfanne wurde sie uns präsentiert. Der Koch kam, zeigte sie uns, damit wir sehen, wie schön sie ist. Ich habe es gar nicht geschafft, den Fotoapparat so schnell rauszuziehen. Und als wir dann zustimmend genickt haben, ist er wieder verschwunden, hat das dann sehr schön auf drei Teller verteilt, schön mit großen Langusten drauf, mit Muscheln, also es war eine Meeresfrüchte-Paella. Der Geschmack absolut perfekt, wir kennen Paella seit Jahren, seit Jahrzehnten, aber diese gehört definitiv mit zu den besten, wenn nicht die beste überhaupt. Ganz sensationell, der Reis auch, nicht zu hart, nicht zu weich. Und wir haben festgestellt, nicht überwürzt. Wenn wir selber Paella machen, haben wir festgestellt, wir hauen dann doch recht viel Gewürz rein und Safran und all diese Dinge. Zu viel Knoblauch. Und wir haben gemerkt, die ist einfach ausgewogen. Sie schmeckt nach Meeresfrüchten, aber auf keinen Fall fad. Einfach ein Genuss, ein Gaumengenuss. Und es war so lecker, dass wir wirklich auf die Nachspeise verzichtet haben, die auch sehr verlockend waren. Aber wir haben gesagt, nee, dieser Geschmack, der muss einfach noch eine Zeit lang vorhalten. Ja, die spanische Paella für deinen Gabelbissen-Podcast. Liebe Grüße aus Spanien, der Christian.